Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Sommerzeit ist eine schöne Zeit und Sommerzeit ist Badezeit, aber ehrlich gesagt, genau das mit der Badezeit ist ein Problem. Denn viele von den Menschen, die sich da irgendwo im Meer oder in einem Badesee rumtreiben, die können leider oft nicht besonders gut schwimmen oder die schätzen die ganze Nummer falsch ein. Die Weltgesundheitsorganisation, die schätzt sogar, dass jedes Jahr 370.000 Menschen ertrinken. Und es gibt jetzt im Netz eine Crowdfunding-Kampagne, die möchte diese Zahlen definitiv nach unten korrigieren. Und zwar mit einem Wearable namens Kinji. Ja, laut Beschreibung die weltweit kleinste Schwimmhilfe, geeignet für Schwimmer, Surfer oder Segler. Martina Schulte hat sich's angeschaut. Was ist die genaue Idee dahinter, hinter Kinji? Also wie bei jeder guten Crowdfunding-Initiative heutzutage steckt natürlich auch hier eine persönliche Geschichte dahinter. Es war einmal ein Versicherungsvertreter aus Kalifornien namens Tom Agapiades und der hat eben Kinji erfunden, nachdem ein guter Freund von ihm vor Jahren in einem See ertrunken ist. Agapiades erzählt auf der Indiegogo-Seite, er habe danach irgendwie tagelang nicht schlafen können und er hat sich halt irgendwie gedacht, ich muss da irgendwas machen und dann hat er irgendwie auch gedacht, ja beim Fahrradfahren ist total easy, da gibt es halt einen Helm, der einen gegen den Sturz absichert, aber im Wasser ist es halt wirklich leider so, wenn man da einen Fehler macht, dann zahlt man einfach leicht mit seinem Leben. Und deswegen hat er eben Kinji erfunden und das ist so eine Art, ja, Pop-Up-Rettungs-Airbag oder so. Und der Name ist ja vielleicht etwas seltsam, also falls du dich fragst, was das bedeutet, der ist nach einer australischen Eidechsenart benannt. Das sind so Mini-Drachen, die bei Gefahr so eine Art Pop-Up-Halskrause ausfahren und sich dann dadurch größer und gefährlicher machen. So. Kinji, falls ihr euch fragt, gerade wie es geschrieben wird, K-I-N-G und dann Doppel-I, ne? Also Kinji. Genau. Ne? Und so heißt also auch diese Echse. Wie funktioniert dann diese Schwimmhilfe namens Kinji? Also der Prototyp, der ist schon fertig und das Ding ist also wirklich ziemlich klein, so ein bisschen kleiner als eine Zigarettenschachtel und du trägst es halt am Armband, am Handgelenk. Sieht leider bisher nicht besonders stylisch aus, aber vielleicht kommt das ja noch. Funktionieren tut es im Prinzip wie ein Airbag. Das heißt, im Notfall, zum Beispiel wenn du jetzt schwimmst und du wirst unter Wasser gezogen oder so, dann kannst du es halt über so einen Hebel aktivieren und eine CO2-Patrone, die da drin ist, die pumpt dann mit Hochdruck Luft in so ein Kissen. Und dieses Kissen, das kann dich dann zum Beispiel, wenn dich die Strömung schon unter die Wasseroberfläche gezogen hat, wieder nach oben ziehen. Also so stark, krass. Ja, also ich habe so einen kleinen Film gesehen, also da hat man so ein Mädchen gesehen, die hat das in so einem Swimmingpool ausprobiert und so wupp und die war dann halt echt sofort wieder oben. Und das ist natürlich nicht nur da, um dich wieder nach oben zu befördern, sondern halt eben auch dazu da, um dich über Wasser zu halten. Das heißt, dieses Kissen, das hat halt so eine orange Rettungswestenfarbe und da kannst du dich dran festhalten, da ist ja noch so eine Trillerpfeife dran, also dass du halt Hilfe herbeiholen kannst. Und ein Mini-Kompass ist auch noch drin, damit du dich orientieren kannst. Und das Ganze, die Luft in dem Ding hält also 40 Stunden und du kannst halt, wenn du das Ding einmal aktivieren musstest, kannst du einfach so eine neue Kartusche da irgendwie einsetzen und kannst es auch theoretisch dann einfach nochmal wieder benutzen. Klingt total super. Also eine Art Mini-Airbag für Notfälle am Handgelenk, wenn man ins Wasser geht. Was ist denn der Vorteil gegenüber einer Schwimmweste bei dem Ding? Ja, genau. Also das habe ich mich nämlich am Anfang auch gefragt. So, ja, wieso braucht man sowas? Man kann auch eigentlich eine Schwimmweste benutzen. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich zum Beispiel mich so angucke, ich schwimme ja, aber ich würde jetzt halt nie im Meer eine Schwimmweste anziehen. Behindert weil einen total, es ne? behindert einen halt total, weil wenn du ins Meer gehst oder in den See und wenn du schwimmen kannst, dann willst du ja schwimmen, aber trotzdem weißt du ja manchmal nicht, wie ist denn die Strömung in dieser unbekannten Bucht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es dafür echt einen riesen Markt gibt. Vielleicht ist das sogar auch einfach nur ein Vorbote. Vielleicht haben wir bald auch so Badeanzüge mit eingebauten Airbags, weil ich finde das echt eine coole Idee. Klingt total super. Wie läuft es denn bis jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne rund um Kinji? Kommt also das an? Die Leute sind scheinbar ähnlich überzeugt wie ich. Die Kampagne ist achtfach überfinanziert und Engadget meint, das deutet auf einen Verkaufsschlager hin, wenn sich das Gerät natürlich in der Realität dann auch wirklich als widerstandsfest erweist und wenn es halt auch wirklich funktioniert. Also Agapiades hat über $500.000 eingesammelt. Das sind 769% seines ursprünglichen Crowdfunding-Ziels von 65.000 Euro. Das Geld kann er aber jetzt aber trotzdem gut gebrauchen, weil der muss das ja zertifizieren und dazu muss es aufwendig getestet werden und das ist auch irgendwie ziemlich teuer. Vielleicht macht das ja auch noch ein bisschen schöner. Ich finde, es ist eine super Sache. Ich bin nämlich selber mal fast ertrunken in so einer Bucht, wo ich das auch irgendwie falsch eingeschätzt habe und ich könnte mir auch vorstellen, also wenn das irgendwie wirklich gut funktioniert, dass das echt sowas ist, was ich bei, so wenn ich im Meer unterwegs bin, echt tragen Dann würde. Ne? Macht total Sinn. Wann soll es denn auf den Markt kommen, wenn alles gut Im läuft? Im September schon. Ja. Cool. Kinji, so heißt eine kleine Schwimmhilfe, eine Art Airbag fürs Handgelenk, der aktiviert werden kann, falls ihr im Meer oder in einem See in Not geratet, dann zieht er euch raus und ihr könnt euch damit über Wasser halten. Bei Crowdfunding gestartet, mehrfach überzeichnet, das heißt, das Ding kommt und das ist gut so. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?